Dialog 2. Nehmen Sie Euro-Schecks? Nein. Dann zahle ich bar. Gut. 50,60 Euro bitte. Wie bitte? Das kann ja wohl nicht sein. Moment. Ah, verzeihen Sie. Das sind 15,60, nicht 50,60. Aha. Bitteschön. Stimmt so.